1 Live. Moving. Der nächste Moving Mix kommt jetzt und der nächste Party-Alarm kommt bestimmt irgendwann noch in dieser Stunde. Wahrscheinlich irgendwann in diesem Mix, würde ich sagen. Wenn es soweit ist, wenn ihr den Party-Alarm im Radio hört, dann ist das eure Chance für 2 Free-Tickets für die nächste Party 1 Live Club im Rahmen von Absolut 1 Live. Wir sind am 16. April im Helios 37 in Köln. Kommt rum und schickt erstmal die Nachricht ab, entweder Text oder Sprachnachricht mit dem Keyword Party-Alarm und eurem Plus 1. Einfach über die 1 Live App geht im Einfassen. Mientras uno está vivo, uno debe amarlo más que puede. Wenn nicht heute am Osterwochenende, hätte ich mit Bad Bunny in diesen 1-Zeit-Moving-Mix starten können. Habe ich gerade gemacht und dann natürlich The 90s Finest, Everything But The Girl Missing. Nonstop. 1 Live. Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Jetzt habe ich gerade ganz kurz Schreck bekommen, weil ich die letzten Tickets für den 1-Zeit-Club letzte Stunde an Mia gegeben habe. Die kommt aus Barkelsby, was ich gar nicht gekannt habe. In Schleswig-Holstein. Oha! Aber Mias Eltern kommen aus Köln, deswegen. Perfekt, Mia, dann sehen wir uns am 16. April. Und wann kommt hier der nächste Party-Alarm? Ich weiß es nicht. Lass uns erstmal Ayo Technology hören in 1 Live. She want it. I wanna get to it. She know that it's right here for it. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money around. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it look at the way. She shake it, shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lust it for, going crazy, fix it now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you want to hit it. Think she double jointed from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want me. She want it like an info, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want, what you want. Baby, it's your new age. You're like my new craze. Let's stick together, maybe we can start a new phase. Let's Zartman hat seine neue Tour-Doku am Donnerstagabend selber im Kino geguckt, in Berlin. Seit gestern ist sie auf YouTube. Ihr könnt, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dieses Wochenende mal reingucken, ein bisschen Backstage hinter die Kulissen gucken. Und Tau mich auf in Moving hören. Was für ein verrücktes Leben. Ich renn von Tag zu Tag, muss aufpassen, nicht hinzufallen. Letztes Mal hat wehgetan und zu oft mit paar Jungs nachts draußen. Wir rennen vom Sonnenlicht, kurz über Liebe nachgedacht. Doch FOMO, wenn die Nacht einbricht. Aus dem Nichts der Fall, die Töne können mich verstellen. Safe and sound. and Moving Sound. Hier läuft der Mix. Und ich bin beeindruckt, Sascha. Saschas Partybus wird gerade fertig gemacht für die neue Saison, also Partybus gleich Camper. Und das beste Feature, dafür muss ich jetzt einen Song spielen. Warte, Sascha. Ich sehe auf jeden Fall mein Foto im Autoradio-Display und der Subwoofer ist unterm Beifahrersitz. Geil. Yes! Dann kommt jetzt ein Party-Alarm-mäßiger Song für genau diesen Beifahrersitz-Subwoofer. Die neue Single von Afrojack und Lukas und Steve. Hier kommt Control. I just lost all control. Live und Afrojack und Lukas und Steve's Control. Und zwei Tickets for free für den 1Live-Club im Rahmen von Absolut 1Live. First Come, First Surf, habe ich gesagt. Sina aus Soest, du bekommst die beiden Tickets.